Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Update des zweiten Charakterkontests bei uns im Forum. Wir haben uns heute einmal die 8 Achtelfinalbegegnungen genauer angesehen und werden dann mal gucken, wer denn da die Nase vorn hat und wer eventuell noch Außenseiterchancen hat. Und wenn ich von uns beiden spreche, dann meine ich natürlich mich und Marcel. Na, hallihallo. Ja, und da würde ich auch nicht lang um den heißen Brei herumreden und gleich mal anfangen mit der ersten Begegnung. Die wird dann ja sein Akai gegen Saguru Hakuba. Und ich denke mal, dass da Akai deutlich die Nase vorn haben wird und Hakuba, wenn überhaupt, eine ganz geringe Chance haben wird. Der konnte sich ja in der Gruppenphase ganz knapp nur gegen Ranmuri durchsetzen. Und ja, Akai hat dann schon deutlichen Beliebtheitsgrad und konnte sich auch in der Gruppenphase eindeutig durchsetzen. Von daher scheint die Lage da für mich klar, dass dann Akai ins Viertelfinale einziehen wird. Ja, ich sehe es genauso. Akai ist ja auch ein Hauptcharakter, der deutlich öfter aufgetreten ist als Hakuba. Na, Hakuba, ich weiß gar nicht, der hatte, glaube ich, nur zwei Auftritte, nicht in dem einen Kid-Fall und dann später nochmal irgendwie und in einem Film, glaube ich, noch. Also es dürfte relativ klar sein, dass Akai vom FBI da der klare Favorit ist. Ja, da war ja für mich auch schon recht überraschend, dass der überhaupt das Achtelfinale erreichen konnte und dann einfach mal Ranmuri rausgeschmissen hat, aber so sollte das wohl eben sein. Also wenn Hakuba weiterkommen könnte, dann nur, wenn sich alle Fans wirklich zusammenreißen und geschlossen dann auch für ihn wählen und da keine Leute noch zu Akai abspringen oder so, dann hätte er vielleicht noch eine Chance. Dann geht es auch weiter mit der zweiten Achtelfinalbegegnung, das ist das Duell Kaito Kuroba gegen Goro. Hier dürfte auch relativ klar sein, wer denn weiterkommen wird. War ja auch hier schon recht überraschend, dass Goro überhaupt das Achtelfinale erreichen konnte. Aber das war wohl wegen der relativ schwachen Gruppe, die dann da auch war. Und von daher wird dann Kaito Kuroba klar siegen. Der konnte sich auch in der Gruppenphase ganz, ganz klar durchsetzen. Und unter anderem auch dann Okia rauswerfen, wo ich immer noch hinterher traue. Ja, auch das sehe ich genauso. War für mich ja auch eine Riesenüberraschung, dass Goro sich da durchgesetzt hat. Also der wurde ja erst überhaupt reingewählt in die Gruppenphase, im direkten Vergleich mit Irish. Und dann hat er sich dann gleich durchgesetzt und jetzt kommt er im Achtelfinale gegen Kaito. Also ich denke schon, dass Kaito da sehr deutlich gewinnen wird. Vor allem eben, weil Kaito Kid ja rausgeflogen ist schon in der Gruppenphase und seine Anhänger jetzt sicherlich für ihn stimmen werden. Das denke ich mir auch mal so. Ja, die dritte Begegnung wird dann sein Ai Haibara gegen Hiroshi Agasa. Das könnte dann schon ein bisschen spannender werden. Die beiden Bewohner des gleichen Hauses treffen hier aufeinander. Aber ich denke mal, dass dann auch Ai hier deutlich die Nase vorn haben wird. Agasa, der konnte sich ja den zweiten Rang erkämpfen. Obwohl Ai Haibara auch gar nicht ganz so gut über die Gruppenphase hinweggekommen ist. Sie war ja in der Todesgruppe und konnte da nur ganz knapp gegen Kogoro und Shinichi den ersten Platz sichern. Aber ich denke mal, dass dann hier doch schon deutlich mehr für Ai Haibara wählen. Ich glaube nicht, dass Agasa so eine große Fanbase hat, dass er hier viele Stimmen bekommen könnte. Ja, sehe ich genauso. Vor allem eben bei Agasa in dieser Gruppe war mit Bourbon, also einem Organisationsmitglied, das eigentlich kein Charakter ist, wo man mehr oder weniger nur für den Namen Bourbon gewählt hat. Und dann mit Yamamura, also es ist schon nicht, denke ich, verwunderlich gewesen, dass Agasa überhaupt weitergekommen ist, weil er eben schwache Konkurrenz hatte. Und jetzt gegen Ai wird es, denke ich, ja, viel zu schwer für ihn werden, weil Ai sehr beliebt ist. Die vierte Begegnung ist dann Wermut gegen Miwa Kosato. Auch eine spannendere Begegnung von den Achtelfinalbegegnungen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich hier Wermut klar vorne. Also als Organisationsmitglied, das auf Connens Seite steht, hat sie ganz klar viele Sympathien von allen möglichen Seiten. Während Miwa Kosato eher als Polizistin, ich würde mal sagen, entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Also ich würde meine Stimme hier auch ganz klar Wermut geben und denke mir auch, dass dann hier Sato aufscheiden wird. Ja, also auf jeden Fall sind Wermut und Sato ja, gehören die mit zu den stärksten und klügsten, also stärksten, also stark im Geiste, zu den klügeren Frauen von Connen. Aber ich denke auch hier, dass Wermut die Nase vorn haben wird, weil sie eben sehr mysteriös ist und man nicht genau weiß, ob sie jetzt wirklich zur Organisation hält oder doch zu Connen mehr und was ihre genauen Absichten sind. Also Sato ist ja dahingehend nicht gerade sehr ausgeprägt. Also sie ist sehr vorhersehbar im Gegensatz zu Wermut. Die fünfte Begegnung, das ist dann Heiji gegen Kazuha, also das Duell der beiden Charaktere aus Osaka. Und da werden die Osaka-Fans sicherlich auch alle auseinandergerissen sein, so wie Sarah zum Beispiel. Im ersten Charakter-Contest gab es so eine Begegnung auch schon mal und da auch im Achtelfinale. Da konnte sich dann Heiji mit 34 zu 22 Stimmen durchsetzen. Ich denke mir auch, dass es diesmal wieder ähnlich laufen wird, da Heiji einfach ja die stärkere Bindung eigentlich auch zur Serie hat und Connie unterstützt, während Kazuha mehr so die Mitläuferin ist und nicht so wirklich immer aktiv eingreift. Von daher glaube ich auch, dass Heiji hier mehr Stimmen bekommen wird und dann auch sich gegen Kazuha durchsetzen kann. Ja, hier fällt es mir fast schon ein bisschen schwierig, das so einzuschätzen, wie es ausgehen wird. Aber ich sehe auch Heiji als Favoriten, eben wie du meintest, weil er die stärkere Bindung hat und oft mit Conan unterwegs ist, während der Kazuha eher so ein Nebencharakter ist, der ja mal auftaucht, aber nicht immer. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht gewinnt sie wegen ihres Aussehens oder ich weiß nicht. Also ich denke, dass Heiji sich hier durchsetzen wird. Dann sind wir uns ja einig. Die sechste Begegnung, das ist das Duell zwischen Jin und Takagi. Da bin ich mal besonders gespannt, wie das denn hier ausgehen wird. Ich kann mir da noch nicht wirklich vorstellen, was da passieren wird. Ich glaube einfach mal, dass alle, die mehr so auf der bösen Seite stehen, für Jin stimmen. Und alle, die eher an das Gute im Menschen glauben, die werden wahrscheinlich ihre Stimme Takagi geben. Und von daher wird das wahrscheinlich auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Ich weiß überhaupt nicht, wie das denn hier wirklich ausgehen könnte. Und bin dann mal gespannt, was dann da herauskommen wird. Also ich würde schon sagen, dass Jin hier eher Favorit ist, weil, naja, er ist eben so der abgrundtief böse Charakter und da gibt's natürlich auch viele Anhänger von ihm. Also ich würde wahrscheinlich auch für ihn stimmen. Und Takagi, ja, hat auf jeden Fall auch seine großen Momente und zum Beispiel mit Conan im Fahrstuhl, da als er seine Identität anzweifelte oder allgemein ist er auch eigentlich ganz begabt als Polizist. Aber ja, es wird auf jeden Fall, denke ich, ein knapperes Ergebnis werden. Wenn du jetzt hier schon sagst, dass du deine Stimme Jin geben willst, da muss ich nochmal heftig überlegen, denn Jin hat ja letztes Mal Okiya rausgeschmissen. Da muss ich mir nochmal dran rächen. Obwohl ich jetzt auch kein Takagi-Fan bin, glaube ich dann doch, dass ich meine Stimme eher dem Polizisten geben werde als dem Bösewicht. Also, okay. Mal schauen. Ja, die vorletzte Begegnung im Achtelfinale wird dann das Aufeinandertreffen zwischen Jody Starling und Kogoro Mori sein. Aufgrund der Tatsache, dass Jody Starling die Gruppe gewinnen konnte, habe ich sie jetzt auch mal als Favoritin hier eingetragen bei mir. Nichtsdestotrotz hat natürlich auch Kogoro eine Chance. Der war ja in der Todesgruppe und konnte sich da sogar gegen den Titelverteidiger durchsetzen. Von daher will ich ihn hier nicht ganz abschreiben. Aber ich denke mal schon, dass hier Jody Starling doch mehr Stimmen bekommen wird und dann auch letztendlich Kogoro Mori aus dem Wettbewerb werfen kann. Hier bin ich ausnahmsweise mal anderer Meinung. Und zwar bin ich hier doch für den Zweitplatzierten aus der Gruppenphase für Kogoro. Einerseits, weil Kogoro eigentlich doch recht viele Fans hat. Es wird oft unterfetzt. Und andererseits, ja, Jody war zwar erst in der Gruppe, aber sie hatte auch, wie vorhin schon ich sagte, bei Agasa, war sie auch in dieser schwachen Gruppe mit Bourbon und Yamamura, also da war es, denke ich, auch nicht verwunderlich, dass sie sich durchgesetzt hat. Und ich denke doch, dass Kogoro als sehr häufig auftretender Charakter, der auch immer lustige Momente hat und eigentlich sympathisch ist in gewisser Weise, dass er viele Fehler macht und dadurch sich menschlich macht, denke ich schon, dass er große Chancen hat, hier sich durchzusetzen. Und Jody hat ja auch in letzter Zeit nicht so viele Auftritte. Also ich denke schon, dass Kogoro hier gute Chancen hat, weiterzukommen. Auch als Zweitplatzierter. Also ich sehe jetzt Kogoro auch nicht ganz als krassen Außenseiter. Er hat ja durchaus eine Chance. Meine Stimme wird er auf jeden Fall auch bekommen, genauso wie auch schon in der Gruppenphase werde ich jetzt wieder für ihn stimmen, weil auch Christian natürlich Jody-Fan ist und deswegen auch gegen Okiya gestimmt hat und deswegen kann ich einfach nicht für Jody stimmen. Von daher wird dann hier Kogoro auch meine Stimme bekommen. Und ich hoffe dann auch mal, dass er weiterkommt, obwohl ich hier doch von den Fangruppen her Jody ganz klar vorne sehe. Bei dir ist es eher so ein Alle-gegen-Okiya-Wettbewerb, nicht? Ja, das ist irgendwie so. Also Okiya ist ja schon in der Vorrunde rausgeflogen. Da muss ich mir jetzt auch nochmal an den ganzen Charakteren rächen, die ihn hier rausgeschmissen haben. Zum Beispiel Kaito Kuroba. Bin ja generell kein Kaito-Kid-Fan. Mit Takagi sieht das dann schon anders aus. Wobei jetzt ja auch Jin auf Takagi trifft und dass dann beide ja schon gegen Okiya mitgewirkt haben. Naja, vielleicht wenn du jetzt den 14. Film gesehen hast, magst du vielleicht Kaito Kid ein bisschen mehr, mal sehen. Also ich mochte Kaito Kid auch allgemein nicht so, also ich fand ihn schon in Ordnung als Charakter. Und nach dem 14. Film ist er mir wieder ein bisschen sympathischer geworden. Ja, werde ich mal sehen. Meine Stimme wird aber glaube ich trotzdem nicht bekommen, hier ist ja Goro. Naja. Ja gut, ich bin ja schon immer wieder sehr erstaunt, dass Guru beim Charakter-Contest weitergekommen ist als Katze. Okay, wir haben dann noch die letzte Begegnung. Das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Hier trifft nämlich Conan auf Erikisaki und ich denke mal, dass Eri da überhaupt keine Chance haben wird. Sie taucht auch in der Serie so gut wie gar nicht auf, nur ganz selten mal. Und Conan ist ja natürlich hier der Holmes des 20. Jahrhunderts und von daher, wenn jetzt schon Shinichi rausgeflogen ist, dann werden die ganzen Leute, die auch für Shinichi gestimmt haben, ähnlich wie beim Kaito-Kid-Prinzip, jetzt hier wahrscheinlich auch für Conan stimmen. Und dann wird Eri jetzt wahrscheinlich hier mit, ja, ich sag mal, maximal 10 Stimmen die Runde verlassen. Oh, sogar schon eine Zahlenangabe. Ja, also ich sehe das genauso wie du. Eri ist für mich auch eher ein langweiliger Charakter, da sehr streng und naja, sie hat eben wenig lustige Momente und so. Und Conan ist natürlich der Hauptcharakter der Serie, hat durchaus gute Momente immer wieder. Und ja, das wird, denke ich, ein sehr klares Duell, wie du es schon meintest. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Updates für heute. Und dann hören wir uns wahrscheinlich wieder, wenn es dann die Viertelfinalbegegnung gibt. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.